Schwanz, was will man hören? Den Versuch ganz laut zu schreien. Das Geräusch der Klinge geht dir durch Mark und Bein. Du siehst das Tier am Boden, verendet voller Qual. Du bist so angewidert von diesem Ritual. Sie frönen ihren Riten, verschaffen ungehemmt. Die Achtung vor dem Tier ist ihnen völlig fremd. Sie wollen mit ihren Bräuchen dein Irrgefühl vergiften. Die Lüge ist das höchste Gut dieser Pseudomoralisten. Namen ihrer Gottheit quälen sie die Kreatur, und sie werden dir erklären, es wäre Teil ihrer Kultur. Es wäre Teil ihrer Geschichte, der Wege ihrer Leiden. Sie hinter die Kulissen beginne sie zu meiden. Ekel und Abscheu, Ekel und Abscheu, Ekel und Abscheu, Ekel und Abscheu. Nicht so wie wir, sie können uns nicht täuschen, denn wir kennen ihre apathischen Bräuche. Sie sind nicht so wie wir, sie können uns nicht täuschen, denn wir kennen ihre apathischen Bräuche. Ekel und Abscheu, Ekel und Abscheu, Ekel. Und Abscheu, Ekel und Sie frönen ihren Riten, verschaffen ungehemmt. Die Achtung vor dem Tier ist ihnen völlig fremd. Sie wollen mit ihren Bräuchen dein Ehrgefühl vergiften. Die Lüge ist das höchste Gut dieser Pseudomoralisten. Sind nicht so wie wir, sie können uns nicht täuschen, denn wir kennen ihre apathischen Bräuche. Sie sind nicht so wie wir, sie können uns nicht täuschen, denn wir kennen ihre apathischen Bräuche. Sie sind nicht so wie wir, sie können uns nicht täuschen, denn wir kennen ihre apathischen Bräuche. Sie sind nicht so wie wir, sie können uns nicht täuschen, denn wir kennen ihre apathischen Bräuche.